Testen Sie nun, wie gut Sie den Dialog verstanden haben. Sie hören verschiedene Aussagen zum Dialog. Entscheiden Sie, welche Aussage passt am besten? A, B oder C? Wiederholen Sie die korrekte Aussage nach dem Signal. Warum geht die Frau nach Hause? A. Der Computer arbeitet zu langsam. B. Es gibt keinen Strom im Büro. C. Der Monitor ist kaputt. A. Der Computer arbeitet zu langsam. Wie reagiert die Frau zuerst auf das Problem? A. Sie arbeitet an einem anderen Computer weiter. B. Sie ist ärgerlich und ruft die EDV-Abteilung an. C. Sie schaltet den Computer aus und startet ihn noch einmal neu. C. Sie schaltet den Computer aus und startet ihn noch einmal neu. Wie hilft der Kollege der Frau? A. Er kopiert wichtige Dateien auf ein anderes Medium. B. Er leiht ihr seinen USB-Stick. C. Er leiht ihr seinen Laptop. B. Er leiht ihr seinen USB-Stick.